Erster Jahwe sprach zu Mose im Land Moab. Das war am Jordan bei Jericho. Zweiter sagt den Israeliten, sie sollen den Leviten Städte geben. Das ist von ihrem Land. Sie sollen auch Weideland um die Städte geben. Dritter, die Städte sind für die Leviten zum Wohnen. Das Weideland ist für ihre Tiere. Vierter, das Weideland um die Städte soll 1000 Ellen weit sein. Es beginnt an der Stadtmauer. Fünfter, messt 2000 Ellen außerhalb der Stadt. Macht das im Osten, Süden, Westen und Norden. Die Stadt ist in der Mitte. Das ist das Weideland für die Leviten. Sechster, ihr sollt den Leviten Städte geben. Sechs davon sind Schutzstädte. Dorthin kann jemand fliehen, der jemanden aus Versehen getötet hat. Ihr sollt auch 42 andere Städte geben. Siebter, ihr sollt den Leviten 48 Städte geben. Diese Städte haben auch Weideland. Achter, große Stämme sollen mehr Städte geben. Kleine Stämme sollen weniger Städte geben. Jeder Stamm gibt Städte, je nach der Größe seines Landes. Neunter, Jahwe sprach wieder zu Mose. Zehnter, spricht zu den Israeliten, ihr werdet über den Jordan gehen. Ihr kommt dann in das Land Kanaan. Elfter, wählt Städte aus. Diese sollen Schutzstädte sein. Dorthin kann jemand fliehen, der jemanden aus Versehen getötet hat. Zwölfter, diese Städte schützen vor dem Rächer. Der Mann, der getötet hat, soll nicht sterben. Er muss zuerst vor dem Volk gerichtet werden. 13. Ihr sollt 6 Schutzstädte haben. 14. 3 Städte sollen auf der anderen Seite des Jordan sein. 3 Städte sollen im Land Kanaan sein. Das sind Schutzstädte. 15. Diese 6 Städte sind für alle da. Für Israeliten und für Fremde. Jeder, der jemanden aus Versehen getötet hat, kann dorthin fliehen. 16. Wenn jemand einen anderen mit einem Eisenwerkzeug tötet, ist er ein Mörder. Der Mörder muss sterben. 17. Wenn jemand einen anderen mit einem Stein tötet, ist er ein Mörder. Der Mörder muss sterben. 18. Wenn jemand einen anderen mit einem Holzwerkzeug tötet, ist er ein Mörder. Der Mörder muss sterben. 19. Der Rächer soll den Mörder töten. Wenn er ihn findet, soll er ihn töten. 20. Wenn jemand einen anderen aus Hass stößt und er stirbt. Oder wenn er absichtlich etwas auf ihn wirft und er stirbt. 21. Oder wenn er ihn aus Feindschaft mit der Hand schlägt und er stirbt. Dann muss der Täter sterben. Er ist ein Mörder. Der Rächer soll den Mörder töten, wenn er ihn findet. 22. Wenn jemand einen anderen aus Versehen stößt. Es gab keinen Hass. Oder er wirft aus Versehen ein Werkzeug auf ihn. 23. Oder er lässt einen Stein auf ihn fallen und der andere stirbt. Er hatte keinen Hass und wollte ihm nichts Böses tun. 24. Dann soll das Volk entscheiden. Sie entscheiden zwischen dem Täter und dem Rächer. Sie nutzen diese Regeln. 25. Das Volk soll den Mann, der getötet hat, schützen. Sie bringen ihn zurück in die Schutzstadt. Er muss dort bleiben, bis der Hohepriester stirbt. 26. Wenn der Mann, der getötet hat, die Schutzstadt verlässt. 27. Und der Rächer findet ihn außerhalb der Schutzstadt. Wenn der Rächer ihn dann tötet, hat er keine Schuld. 28. Er muss in der Schutzstadt bleiben, bis der Hohepriester stirbt. Nach dem Tod des Hohepriesters darf er nach Hause gehen. Er darf zu seinem Land zurückkehren. 29. Diese Regeln sind Gesetze für euch. Ihr sollt sie immer befolgen. Das gilt für alle Orte, wo ihr wohnt. 30. Wenn jemand einen Menschen tötet, muss er sterben. Zeugen müssen das gesehen haben. Ein Zeuge allein reicht nicht für ein Todesurteil. 31. Ihr dürft kein Geld für einen Mörder annehmen. Er muss sterben. 32. Ihr dürft auch kein Geld annehmen. Das Geld soll nicht helfen, dass jemand nicht in die Schutzstadt muss. Er darf nicht vor dem Tod des Priesters nach Hause. 33. Macht das Land nicht unrein. Blut macht das Land unrein. Das Land wird nur durch das Blut des Mörders gereinigt. 34. Macht das Land nicht unrein, wo ihr wohnt. Denn ich, Jahwe, wohne auch dort. Ich wohne bei den Israeliten,